Die Apple-Aktie ist abgestürzt, Anleger sind schockiert. Die Warnung von Konzernchef Tim Cook eindeutig. Er rechnet nun für das letzte Quartal 2018 mit deutlich weniger Umsatz als bisher. Statt bis zu 93 Milliarden Dollar nur noch rund 84 Milliarden und das im so wichtigen Weihnachtsquartal. Ein herber Rückschlag, einer, der noch mehr Geld kosten wird. In den letzten Monaten hatte Apple schon kräftig verloren. Aber übertreiben die nicht wieder an der Börse? Nein, sagt Oliver Roth, Börsenstratege der Otto Seidler Bank. Da haben die Menschen auf der Straße eigentlich auch recht damit, dass es dann doch schon immer Übertreibungen gibt. Aber man muss sich das vorstellen wie in einem Fluss, der eine gewisse Richtung letztendlich darstellt, wo er hinabfließt. Und die Flussgeschwindigkeit in diesem Fall, die wird dann von solchen Zahlen letztendlich an der Börse dann beeinflusst. Das heißt, da werden einfach die Investoren deutlich nervöser. Und damit einhergehend wird dann auch der Druck auf Aktien, auf die Börsenkurse auch deutlich stärker. Was steckt nun dahinter? Apple-Chef Tim Cook sagt, man habe nicht das Ausmaß der wirtschaftlichen Verlangsamung in China vorausgesehen. Der größte Teil der abgesenkten Erwartungen gehe auf China zurück. Dabei hätten die zunehmenden Spannungen im Handelsstreit zwischen China und Amerika belastet. Daniel Kröger, Analyst für Hightech-Unternehmen bei der Investmentfirma Erke und Lübberstedt. Wenn man nochmal nach China schaut, das dritte Quartal war das zweitschlechteste Wachstum, was wir in den letzten 25 Jahren in China gesehen haben. Also auch China selber leidet natürlich unter den Zöllen auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch grundsätzlich in China ist das Wachstum auch mittlerweile etwas abgeschwächt. China wäre eine Erklärung, aber haben Tim Cook und seine Leute nicht auch den Bogen überspannt? Manche sagen, da rächt sich jetzt, dass so ein iPhone mit allem Drum und Dran bis über 1600 Euro in Deutschland zum Beispiel kostet. Ist aber okay, sagt Daniel Kröger. Es ist ein Luxusprodukt, es wird zu hohen Preisen verkauft. Es ist so, als wenn Sie eine hochpreisige Handtasche kaufen. Es macht Sie glücklich. Und ich glaube, da hat es erstmal nicht mehr so viel damit zu tun, ob das Gerät billiger bzw. technisch nochmal besser ist als ein anderes Gerät. Hier geht es wirklich rein um ein Luxusprodukt. Die Frage aller Fragen: Ist die Wachstumsstelle bei Apple der Anfang vom Ende der Erfolgsgeschichte? Schließlich gab es mal den Mobilfunkgiganten Nokia, der dann in der Versenkung verschwand, als er den Anschluss verpasste. Grundsätzlich könne das jedem Unternehmen passieren, sagt Oliver Roth von Otto Seidler. Aber bei Apple kann man das wirklich an der Stelle noch nicht sagen. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Die verdienen wirklich sehr, sehr viel Geld weiterhin, machen viel Umsatz. Aber es reicht eben nicht, um die Investoren dauerhaft noch davon zu überzeugen, aktuell, dass man eben genauso rosig in die Zukunft schauen kann. Was Apple braucht und was hier schon seit Jahren eigentlich gefordert wird, das ist ein innovatives, neues Produkt, dass man eben zusätzliche Märkte generieren kann, wo eben noch nicht eine derartige Sättigung wie bei iPhones eben vorhanden ist. Die Messe ist also noch nicht gelesen, meint Oliver Roth. Aber Kunden und Anleger machen Druck.